Sekunden. Wie viel Zeit benötigen Sie insgesamt für alle Mahlzeiten des Tages? Ich weiß nicht genau, vielleicht 2 Stunden. Das ergibt in 42 Jahren den Betrag von 110.376.000. Ach. Fahren wir fort. Sie leben allein mit Ihrer Mutter. Was wir wissen. Täglich widmen Sie der alten Dame eine volle Stunde. Das heißt, Sie sitzen bei ihr und sprechen mit ihr, obgleich sie taub ist und sie kaum noch hört. Es ist also hinausgeworfene Zeit. Für Einkauf, Putzen und dergleichen lästige Dinge mehr brauchen Sie auch eine Stunde. Ferner haben Sie überflüssigerweise einen Wellensittich.